Okay, let's start again and see how this goes. Okay, lass uns anfangen und wir schauen, wie es läuft. Porque travou, alguma coisa foi... Warum? Errado. Ah ja. Es gibt eine kleine Störung anscheinend. Ah, agora. Und das Internet hatte sich aufgehangen. Tava travando... Puxa, tava travando muito. Exactly. Yeah, yeah. Nossa. Desculpa, desculpa, desculpa. Entschuldigung. Camila. Ah, Camila ist auch da. Você não conhece a Camila. Qual Camila? Minha amiga. Minha amiga. 500 pessoas. Poxa. Ok, vamos. Bora, bora, bora, bora. Bora, Brasil. Are you ready? Let's get close. Put this thing on there so you can record. Not sure. Yeah. Ele falou pronta, mas não tava. Shalom, Reinhard. Bom dia. Shalom. Boa tarde. Boa noite. Onde você está? Alle sagen Hallo in verschiedenen Sprachen. Okay, let's go, people. Okay, lasst uns anfangen, Leute. I'm proud of you. Ich bin stolz auf euch. Hundreds and hundreds, actually thousands have been watching this. Tausende haben diese Lives angeschaut bis jetzt. We have a beautiful testimony. Wir haben wunderbare Zeugnisse. Miracles. Wunder. Healings. Heilungen. Amazing story. Beeindruckende Geschichten. Confusion. Verwirrung. Of course you're confused. Natürlich bist du verwirrt. Because religion taught you to pray wrong. Denn Religion hat dir beigebracht, falsch zu beten. That's why you've been confused. Darum wurdest du verwirrt. Don't worry. Keine Sorge. Here's what's gonna happen. Das wird passieren. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. 5 more lives. Noch 5 lives. Just on prayer. Nur übers Gebet. Personal prayer. Persönliches Gebet. Lord's prayer. Das Vaterunser. Spiritual warfare. Geistliche Kampfführung. Intercession. Fürbitte. And fasting. Und Fasten. These are the subjects I will teach. It's so simple. Das sind die Themen, über die ich lernen werde. Eu estou muito feliz. Confusa, mas muito feliz. That's beautiful. Die Verwirrung ist sehr schön. In the end, everything will change. Aber am Ende wird sich alles verändern. Okay, so please just listen. Bitte hör zu. Como salva meu casamento? Eu não sei. Não sei. Listen. Hör zu. It makes me sad that there are so many marriage problems. Es macht mich traurig, dass es so viele Eheprobleme gibt. But I want to tell you something. Aber ich möchte euch etwas sagen. I can't help you with the marriage problem, only listen to one side of the story. Ich kann bei Eheproblemen nicht helfen, wenn ich nur eine Seite der Geschichte gehört habe. Because to you, your story is true. Denn für dich stimmt deine Geschichte. And I accept it. Und das akzeptiere ich. That's your perception. Das ist deine Wahrnehmung. I'm not saying it's a wrong perception. Ich sage nicht, dass es eine falsche Wahrnehmung ist. But I've been in the ministry for 40 years. Aber ich bin seit 40 Jahren im Dienst. And I've learned one thing. Und ich habe eines gelernt. That I will never do any marriage counseling unless I can sit with both people and listen to both parties. Dass ich nie und nimmer eine Eheberatung mache, wenn ich nicht mit beiden Personen zusammensitzen kann und beide Parteien anhören kann. So, I really don't know how to save your marriage. You have to talk to somebody who knows you, can sit with you and help you. Ich weiß wirklich nicht, wie ich eure Ehe retten soll. Ihr müsst jemanden finden, der euch kennt und mit euch zusammenarbeiten will und euch helfen kann. God is a God of love. Gott ist ein Gott der Liebe. Maybe you need to read my book Love. Maybe that helps you. Vielleicht müsst ihr mein Buch über Liebe lesen. Vielleicht hilft es. No, listen, Daniel is not going to respond to any of your questions. Forget that. Zu Daniel wird auf keine von euren Fragen antworten. Vergesst es. Comments off. Die Kommentare sind jetzt aus. Follow Matthäus Kohea. Folgt Matthäus Kohea. He loves to answer. Er liebt es, Fragen zu beantworten. Okay, let's go. Jetzt geht's los. Listen, people. Hört zu, Leute. Here's what's gonna happen. Folgendes wird passieren. We have 5 more sessions on this subject. Wir haben noch 5 Sessions zu diesem Thema. They are all on YouTube. Sie sind alle auf YouTube. My YouTube channel. Auf meinem YouTube-Kanal. If you haven't listened from the beginning, you will be even more confused. Wenn du nicht von Anfang an zugehört hast, wirst du noch mehr verwirrt sein. So go back and listen. Also geh zurück und hör dir alles an. You have to listen and pay close attention. Du musst genau zuhören und gut aufpassen. You have to allow the Holy Spirit to deconstruct religious thinking. Und dem Heiligen Geist erlauben, die religiösen Denkmuster abzubauen. Let me tell you this again. Ich sage es noch einmal. unless you really understand the new covenant, what I teach will never make sense. Never. Wenn du den neuen Bund nicht wirklich verstehst, wird nichts, was ich lehre, Sinn machen. Never. Niemals. So you have to understand how the new covenant works. Du musst verstehen, wie der neue Bund funktioniert. Study it. Studiere es. 3 more days we have my book promotion for 50 instead of 70 real. Noch 3 Tage lang gibt es mein Buchangebot für 50 anstatt 70 real. Then 2 books in new covenant and no limit. Die beiden Bücher vom Neuen Bund und Leben ohne Begrenzungen. Find them in my Linktree on top of the bio. Go to the books and you will find them. Es gibt sie in meinem Linktree oben in der Bio. Geht in den Shop und da findet ihr sie. You have to understand the new covenant. Du musst den Neuen Bund verstehen. Next week. Nächste Woche. I'm gonna talk to my team who takes care of my Instagram. Werde ich mit meinem Team sprechen, das mein Instagram organisiert. We're going to open boxes for questions. Es gibt dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen. And I'm thinking of doing a whole week live just answering questions. If you guys like that, give me the thumbs up. Und ich überlege, eine ganze Woche lang Lives zu machen, in denen ich nur Fragen beantworte. Wenn ihr das mögt, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Yeah, if you guys really want me to spend a whole week answering questions, just let me know. Ja, wenn ihr wollt, dass ich eine ganze Woche lang Fragen beantworte, dann gebt mir einfach ein Zeichen, Daumen hoch. Okay, now let's continue. So, jetzt wollen wir weitermachen. Listen to me. Hört mir zu. The reason why many people have problems with what I'm teaching. Der Grund dafür, dass viele Leute Probleme mit dem haben, was ich lehre, is because religion doesn't allow them to accept that everything Jesus said is not for them. Ist, dass Religion ihnen nicht erlaubt zu akzeptieren, dass alles, was Jesus sagte, nicht für sie ist. I don't care who told you what. Es ist mir egal, wer euch was gesagt hat. But the new covenant started only after Jesus went into the most holy place after his death. Aber der neue Bund begann erst, nachdem Jesus ins Allerheiligste nach seinem Tod einging. There was no new covenant when Jesus walked the earth. Es gab keinen neuen Bund, als Jesus auf der Erde wandelte. So unless you read the Gospels through the lenses of the new covenant, what Jesus said makes no sense. Wenn ihr die Evangelien also nicht durch die Brille des neuen Bundes lest, macht das, was Jesus sagte, keinen Sinn. Okay, I'm going to do the whole week of questions. I've seen too many thumbs up. Bye-bye. Okay, ich mache die ganze Woche mit Fragen. Ich sehe viele Daumen. Tschüss. I will do questions all week. Die Kommentare sind aus und ich beantworte eine ganze Woche lang Fragen. Remember, I told you, stop asking. Ich habe euch gesagt, hört auf zu bitten. For whatever God has given you through the finished work of the cross. Für das, was Gott euch bereits durch das vollbrachte Werk am Kreuz gegeben hat. That's the key, not what you want, what he's given you. Das ist der Schlüssel, nicht das, was ihr wollt, sondern das, was er euch bereits gegeben hat. Let me show this to you very simply and very clearly. Ich zeige euch das ganz klar und einfach. Almost 2000 years before Jesus came to the earth. Fast 2000 Jahre bevor Jesus auf die Erde kam. There was a prophet. Da gab es einen Propheten. I think he was the prophet who prophesied more clearly about Jesus and his death than anybody else. Ich denke, dass er klarer über Jesus und seinen Tod prophezeite als jeder andere. His name was Isaiah. Sein Name war Jesaja. So, Isaiah prophesied in chapter 53, a chapter that most Christians know. Jesaja prophezeite in Kapitel 53. Das ist ein Kapitel, das die meisten Christen kennen. He prophesied about the crucifixion. Es ging über die Kreuzigung. He actually prophesied about the last great harvest in Isaiah 53 and 54. Er prophezeite auch über die große Ernte in Jesaja 53 und 54. Rejoice, O barren one, for more are the ones of thy children of the ones who is barren than the ones who has a husband. Juble, du Unfruchtbare, denn die Söhne der Einsamen sind zahlreicher als die Söhne der Verheirateten. Stretch out your tent. Erweitere dein Zelt. Comecem a aumentar as suas tendas. Your children are coming from far. Deine Kinder kommen von ferne. This is the reward of Jesus, the great harvest. Das ist die Belohnung von Jesus, die große Ernte. It's all there in Isaiah 53, 54. Es steht alles drin in Jesaja 53 und 54. Es spricht über den Bund des Friedens. New covenant. Den neuen Bund. Powerful chapter, study them. Kraftvolle Dinge, studiert das bitte. So there is the prophet. Also da ist der Prophet. And we have 3 time periods that I need to show you now. Und wir haben 3 Zeitabschnitte, die ich euch zeigen muss. Past, Vergangenheit. Then we have the past, then we have the present at the time when Jesus lived. Dann haben wir die Gegenwart und die Zeit, in der Jesus lebte. And then we have the time after that. Und dann haben wir die Zeit danach. Okay, so 3 periods time. Also 3 Zeitabschnitte. So the first was the prophet. Der erste war also der Prophet. In Isaiah 53 he prophesies about the crucifixion. In Jesaja 53 prophezeit er über die Kreuzigung. And in verse 5 he tells us what happened to the cross. Und in Vers 5 sagt er uns, was am Kreuz geschah. Remember, he said this approximately 1700 years before. Erinnert euch, er sagte es etwa 1700 Jahre vorher. I think approximately. Don't quote me on that number. Also ungefähr. Zitiert mich bitte nicht mit dieser Zahl. I forgot the exact number. Ich habe die genaue Zahl vergessen. But a long time before. Aber auf jeden Fall eine lange Zeit vorher. So here's what he says. Und er sagte Folgendes. He talks about he's going to the cross. Er sprach über das Kreuz. He's despised and rejected. Er wird verachtet und abgelehnt. And then he says what the cross will do for our sicknesses. Und dann sagt er, was das Kreuz für unsere Krankheiten tun wird. He says that we will be healed in the stripes of Jesus. Er sagte, dass wir in den Striemen von Jesus geheilt sind. Remember, there's a long time between the prophecy and Jesus coming to the earth. Es war eine lange Zeit zwischen der Prophetie und dem Kommen von Jesus auf der Erde. So a long, long, long time later. Also eine lange, lange Zeit später. Jesus comes. Er kam. When Jesus comes to the earth. Als Jesus auf die Erde kam. He came for many different reasons. Da kam er aus verschiedenen Gründen. He came to fulfill prophecies. Er kam, um Prophetien zu erfüllen. He came to show us the Father. Er kam, um uns den Vater zu zeigen. He came to destroy the works of the devil. Er kam, die Werke des Teufels zu zerstören. He also came to seal the new covenant. Er kam auch, um den neuen Bund zu besiegeln. Many different reasons. Viele verschiedene Gründe. So when Jesus comes, wenn Jesus, als Jesus auftrat, something happens. Passierte etwas. What happens in Matthew chapter 8 verse 16? In Matthäus 8 Vers 16 passiert Jesus heilte jede einzelne Person, die damals zu ihm kam. And when the evening has come, aber als es Abend geworden war, they brought many sick and he cast out all the devils and he healed every one who was sick. Brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. How many did he heal? Wie viele hat er geheilt? All. Alle. The big question, that's a key question. Die große Frage lautet, die Schlüsselfrage. Do you remember that I kept saying to you? Erinnert ihr euch daran, dass ich zu euch gesagt habe? Everything that is in the Bible, unless you understand it to the finished work of the cross, the Bible doesn't make sense. Dass alles, was in der Bibel steht, nur dann Sinn macht, wenn ihr es durch das vollbrachte Werk des Kreuzes lest? Doesn't. Es macht sonst keinen Sinn. That's where religion comes in. Und da kommt Religion ins Spiel. Let me tell it again. Ich erkläre es noch einmal. This is what religion does. Das macht Religion. Religion gives you a glass of water. Religion gibt dir ein Glas Wasser. And says, here is your glass of water. Und sagt, hier ist dein Glas Wasser. Is this a glass of water? Ist das ein Glas Wasser? Yes. Ja. Drink. Ich kann es trinken. What happens? Aber was passiert? If you put one drop of poison in there. Wenn ich einen Tropfen Gift hineingebe. Deadly poison. Tödliches Gift. And I say to you. Und dann sage ich zu dir. The deadly poison is invisible. Das tödliche Gift ist unsichtbar. So I said to you, here's a glass of water. Hier ist dein Glas Wasser. Is that true? Ist das wahr? It's true. Ja, das ist wahr. It's a glass of water. Es ist ein Glas Wasser. But in the truth. Aber in Wahrheit. Is one drop of lie. Ist ein Tropfen Lüge enthalten. The poison. Das Gift. That's religion. Das ist Religion. Religion takes the word of God. Religion nimmt das Wort Gottes. Takes the pure water of the word. Sie nimmt das reine Wasser des Wortes. But it just twists one drop and puts a poison in it. Und verdreht es und mischt nur einen Tropfen Gift hinein. And it still tells you it's a glass of water. Und dann sagt sie dir immer noch, es ist ein Glas Wasser. And that's the danger. Aber das ist die Gefahr. Because we drink it because we believe it's water. Denn wir trinken es, weil wir glauben, dass es Wasser ist. You see, religion will always use the Bible, always. Religion wird immer die Bibel verwenden, immer. Always. Immer. And here is this simple answer. Und hier ist die ganz einfache Antwort. Everything that doesn't fit in the new covenant in the finished work of the cross, leave it. Alles, was nicht in den neuen Bund und in das vollbrachte Werk des Kreuzes passt, lasst es. Don't come and say, but how about this? How about that? Just leave it. Kommt nicht und sagt, aber was mit diesem und mit jenem? Lass es einfach los. Simply say, I don't understand. Sag einfach, ich verstehe es nicht. Just leave it. Lass es einfach sein. At the right time, the Holy Spirit will give you the revelation. Zur rechten Zeit wird dir der Heilige Geist die Offenbarung geben. Here's my big question. Und hier ist meine große Frage. Why did Jesus heal everybody who was sick in Matthew chapter 8 verse 16? Warum heilte Jesus alle Kranken in Matthäus 8 Vers 16? Why? Warum? Oh, because Jesus had compassion. Ja, weil er Mitleid hatte. Wrong answer. Falsche Antwort. Because Jesus was good. Weil Jesus gut war. Wrong answer. Falsche Antwort. Because Jesus loved people. Weil Jesus Menschen liebt. Wrong answer. Falsche Antwort. He did all these things. Er tat all diese Dinge. But that was not the reason why Jesus healed the sick at this occasion. Aber das war nicht der Grund, warum Jesus die Kranken in dieser Situation heilte. The two sentences, verse 16 and 17, are connected with one word. Die beiden Sätze in Vers 16 und 17 sind mit einem Wort verbunden. That's a key word. Das ist das Schlüsselwort. He healed all of the sick bara. Er heilte alle Kranken bara. In English, so that. Auf Deutsch, damit. So that it was fulfilled what the prophet Isaiah said. Damit erfüllt würde, was der Prophet gesagt hatte. Remember, a long time ago, the prophet Isaiah said that in Jesus, all the sicknesses will be healed. Erinnert euch, lange Zeit vorher hatte der Prophet Jesaja gesagt, dass in Jesus alle Krankheiten geheilt würden. So Jesus comes. Jesus kommt also. Jesus says, I am the fulfillment. Und sagt, ich bin die Erfüllung. Now, years later. Jahre später. Jesus was in heaven. Jesus war im Himmel. Sitting at the right hand of the Father. Und saß zur Rechten des Vaters. Praying for you. Und betete für dich. Peter writes a letter. Schrieb Petrus einen Brief. Look at Peter writes. Petrus schrieb. The prophet looks to the future. Der Prophet schaut in die Zukunft. Jesus lives in the present, makes it happen. Jesus lebt in der Gegenwart und bewirkt es. And the Peter doesn't talk about it as in the present, neither does he talk about it as in the future. Und Petrus spricht davon nicht in der Gegenwart und auch nicht in der Zukunft. 1 Peter 2:24. 1. Petrus 2, Vers 24. He's saying that he's forgiven all our sins, he's taken them to the cross, and in his stripes we were, past tense, healed. Er sagte, dass er alle unsere Sünden vergeben hat, er hat sie ans Kreuz geschlagen und in seinen Striemen wurden, in der Vergangenheit, wurden wir geheilt. Listen. Hör zu. If Peter says we have been healed, then why do we ask God to heal us? Wenn Petrus sagt, wir wurden geheilt, warum bitten wir Gott dann, dass er uns heilt? Do you see it? Seht ihr das? Prophet made it happen. Prophet spoke about the future. Der Prophet sprach über die Zukunft. Jesus was in the present and he fulfilled it. Jesus war in der Gegenwart und erfüllte es. We don't look into the future anymore for God to heal us. We don't do that. Wir schauen nicht mehr in die Zukunft, damit Gott uns heilt. Das machen wir einfach nicht. Please get this. Bitte versteht das. We look back to the cross. It already has been fulfilled. Wir schauen zurück zum Kreuz. Es wurde bereits erfüllt. As long as you make prayer something that you ask God and then you look to the future for it to happen, you will be disappointed, you will be stressed, you will be frustrated and your heart will close. Solange du Gebet zu etwas machst, bei dem du Gott darum bittest und in die Zukunft schaust, damit es passiert, wirst du enttäuscht, gestresst, frustriert sein und dein Herz wird sich verschließen. So you have to live by this simple appropriating faith. Du musst also in diesem schlichten, nehmenden Glauben leben. Peter said, we've already been healed. Petrus sagte, wir sind bereits geheilt. So instead of saying, God heal me, and wait for one day over there, it's gonna happen. Anstatt Gott zu sagen, Gott heile mich, und dann auf einen Tag in der Zukunft zu warten, an dem es passiert, say, well, thank you. Sagst du danke. Thank you. Danke. Jesus, you already fulfilled the prophecy. Jesus, du hast die Prophezie schon erfüllt. Danke. Jesus, ich glaube das. And then you act and you believe and gonna happen. Und dann handelst du und glaubst, dass es passiert. It will always manifest itself. Es wird sich immer manifestieren. We go into prayer so often time completely disconnected from God and connected to our problem. Wir gehen so oft ins Gebet und sind vollkommen getrennt von Gott, aber verbunden mit unseren Problemen. Just think about it. Denk nur drüber nach. We are so connected to our problem. Wir sind so verbunden mit unseren Problemen. You're trying to convince God to fix it. Dass wir versuchen, Gott davon zu überzeugen, sie zu lösen. If you would be more connected in intimacy to God, wenn du durch Intimität mehr mit Gott verbunden wärst, say thank you, praise him, thank you, praise him, thank you, praise him, thank you and praise him, indem du ihm dankst und lobst und dankst und lobst, if you make this a lifestyle, wenn du das zu deinem Lebensstil machen würdest, wouldn't even know what to talk to God anymore when it comes to your problem, because there wouldn't be problems. Dann wüsstest du noch nicht einmal mehr, über was du mit Gott sprechen sollst, wenn es um Probleme geht, weil es gäbe gar keine. Listen. Hör zu. I love you people. Ich liebe euch Leute. I will teach you how to pray. Ich werde euch beibringen, wie man betet. I don't care how long it takes me. I will teach you. Es ist mir egal, wie lange ich dazu brauche. Ich werde es euch beibringen. Because I love you too much. Denn ich liebe euch zu sehr. And I hate religion too much. Und ich hasse Religion zu sehr. I will teach you. Ich werde euch es lehren. Let me tell you a little story. Lasst mich euch eine kleine Geschichte erzählen. Last year I was in the south. Letztes Jahr war ich im Süden. Or maybe it was 2 years ago. I don't remember. Vielleicht war es auch vor 2 Jahren. Ich weiß nicht mehr genau. I had my son with me, Matthäus. Ich hatte meinen Sohn Matthäus dabei. By the way, follow him. Apropos, folgt Matthäus. Matthäus Correa. Matthäus Correa. Does a great teaching on finances. Er macht eine großartige Serie über Finanzen. He lives in Brasilia. Und er lebt in Brasilia. I lived in Goiânia. Ich lebte in Goiânia. People, don't worry, we'll talk about the Lord's Prayer. Just chill. Keine Sorge, ich werde noch über das Vater Unser sprechen. Entspannt euch. So, he lives in Brasilia, I lived in Goiânia. Also ich lebte in er lebt in Brasilia und ich in Goiânia. About 3 hours by car. Etwa 3 Stunden Autofahrt entfernt. We traveled together. Wir reisten zusammen. And then the plane ticket home was like this. Und für den Heimflug hatten wir ein Ticket. Maringá, São Paulo. Maringá, São Paulo. São Paulo, Goiânia. São Paulo, Goiânia. Matheus had to take a bus from Goiânia to Brasília for 3.5 hours. Und dann musste Matheus noch einen Bus von Goiânia nach Brasília nehmen. Das noch, dauert noch mal 3 bis 3.5 Stunden. We arrived in Maringá. Wir kamen also in Maringá an. It was a lot of rain. Und es regnete sehr stark. And our plane was late. Und unser Flugzeug hatte Verspätung. So, it was very clear that because our plane was late from Maringá, we would miss our connection in São Paulo to Goiânia. Also es war klar, dass wir unsere Verbindung in São Paulo nach Goiânia verpassen würden, weil das Flugzeug in Maringá Verspätung hatte. If we miss our connection with Goiânia, who knows in São Paulo to Goiânia, who knows when Matheus will get home with his bus? Und wenn wir diese Verbindung verpassen, wer konnte dann sagen, wann Matheus schließlich mit seinem Bus nach Hause kommen würde? He wanted to go home to his wife. Er wollte nach Hause zu seiner Frau. So what happened? Und was passierte also? I got to the airport in Maringá. Ich ging zum Flughafen in Maringá. Bad weather. Schlechtes Wetter. Plane was too late. Schlechtes Wetter, das Flugzeug war zu spät. What does the typical Christian do? Und was macht der typische Christ? Pray, pray, pray. Bete, bete, bete. Oh God, help me to catch my connection. Oh Gott, hilf mir, meine Verbindung zu erwischen. God, fix this problem. Gott, löse dieses Problem. God, I need to get home tonight. Gott, ich muss heute Abend nach Hause kommen. I can't be late. Ich kann keine Verspätung haben. We focus on the problem, try to talk God into fixing our problem. Wir fokussieren uns auf das Problem und versuchen, Gott zu überzeugen, es zu lösen. I'm gonna prove something to you. Ich werde euch etwas beweisen. I'm gonna prove that most of you people watching this live don't believe the Bible. Ich werde euch beweisen, dass die meisten Menschen, die dieses Live anschauen, der Bibel nicht glauben. Are you ready for me to prove this to you? Seid ihr bereit, dass ich es euch beweise? Here we go. Hier kommt es. We know. Wir wissen, that everything. Dass alles. Everything. Alles. Works together for good. Denen zum Guten mitwirken muss. For those who love God. Die Gott lieben. And according to his purpose. Die nach seinem Vorsatz berufen sind. Listen. Hör zu. If everything works for your good. Wenn alles zu deinem Guten wirkt. You know what you're gonna do? Weißt du, was du dann machst? If you really believe this with all of your heart. Wenn du das wirklich von ganzem Herzen glaubst. You will say thank you for everything that happens to you. Du wirst Danke sagen für alles, was dir passiert. Did I just prove to you that you don't believe the Bible? Habe ich euch gerade bewiesen, dass ihr der Bibel nicht glaubt? Listen. Hör zu. We know. Wir wissen. Everything. Dass alles. Works together for our good. Zu unserem Besten mitwirkt. If whatever you go through is for your good, then why do you complain? Wenn alles, was du erlebst, zu deinem Besten ist, warum beschwerst du dich dann? If whatever you go through is for your good, then why are you trying to convince God to fix what you're going through when it's going for your good? Wenn alles, was du durchmachst, zu deinem Besten ist, warum versuchst du dann Gott zu überzeugen, es zu lösen, wenn es doch zu deinem Besten, deinem Guten dient? You ask me a lot of questions, now I'm asking you a question. Ihr stellt mir viele Fragen und jetzt stelle ich euch eine Frage. You can answer this question and send it to me. Ihr könnt diese Frage beantworten und mir die Antwort schicken. If everything works for your good. Wenn alles zu deinem Besten mitwirkt. And you really believe that. Und du das wirklich glaubst. Then why are you trying to use prayer to get God to change what you're going through if it's for your good? Warum versuchst du dann Gebet dazu zu verwenden, Gott die Dinge, die du mitmachst, zu verändern? Hoppa. Hoppla. See that? Siehst du? So anyhow, we were in Maringá. Also wir waren in Maringá. Plane was delayed. Und das Flugzeug hatte Verspätung. Do you know what I did? Wisst ihr, was ich getan habe? Ich war so glücklich. I mean happy. Ich meine glücklich. Oh, thank you, Jesus. Danke, Jesus. See, that's an amazing day. Danke, Jesus. Das ist ein fantastischer Tag. What a beautiful. Oh, was für ein herrlicher Tag. It's going to be great. Hey. Es wird großartig. You know what happened? Wisst ihr, was passierte? I walked into the airport hall by the gates. Ich ging in die Flughafenhalle bei den Gates. And there was another guy that I haven't seen in a long time, but I like a lot. Und da war ein anderer Mann, den ich seit langem nicht mehr gesehen hatte und den ich sehr mochte. He missed his plane too because his plane was delayed. Er hatte auch seinen Anschluss verpasst, weil sein Flugzeug Verspätung hatte. I said, my buddy. Ich sagte, mein Freund. Asafi. He said, Reinhard. Er sagte, Reinhard. We hugged each other and had a good time. Und wir umarmten uns und hatten eine gute Zeit. So we talked. Wir unterhielten uns. Very nice. The first good thing already happened. Es war sehr schön. Das erste gute Sache war schon geschehen. Then we flew to Sao Paulo. Dann flogen wir nach Sao Paulo. Because everybody missed his plane. Weil jeder sein Flugzeug verpasst hatte. There was a long line to get a new ticket. Gab es eine lange Schlange, um ein neues Ticket zu bekommen. So we stood in a line and there were four people attending at the desk. Wir standen also in der Schlange und es gab vier Angestellte am Schalter. While Matthäus and me were waiting for a ticket, I think we probably waited about 45 minutes, I don't remember. Während Matthäus und ich warteten, ungefähr 45 Minuten lang, ich weiß nicht mehr genau. While I'm standing there, very happy. Während ich dort stand, war ich sehr glücklich. Not trying to convince God to fix my problem, but thanking him because everything works for my good. Und versuchte nicht Gott davon zu überzeugen, dass er mein Problem löst, sondern ich dankte ihm, weil alles zu meinem Guten dient. You see, because of my attitude, I was connected to God. Seht ihr, wegen meiner Einstellung war ich mit Gott verbunden. And not connected to the problem. Ich war nicht mit meinem Problem verbunden. While I was standing in line chatting to Matthäus. Also während ich in der Schlange stand und mit Matthäus redete, sagte der Herr zu mir. Lady over there on the left at one of the four desks. Siehst du die Dame dort links an einem der vier Schalter? He said. Er sagte. I have a word for her. Ich habe ein Wort für sie. I have a prophetic word for her mother and for her. Ich habe ein prophetisches Wort für ihre Mutter und für sie. I said to Matthäus. Ich sagte zu Matthäus. There were four people attending people. Es gibt vier Leute, die Menschen bedienen. You could not choose where you go to whenever you relax. They called you. Man konnte sich nicht aussuchen, zu wem man ging. Wenn du an der Reihe warst, dann haben sie dich aufgerufen. I said, Matthäus, watch. Ich sagte, Matthäus, schau. When it's our turn, we will be at that desk. Wenn wir an der Reihe sind, dann werden wir an diesem Schalter sein. We were. Und so war es. I prophesied her. Ich prophezeite für ihre Mutter, ich prophezeite für sie. Powerfully touched by Jesus. Und sie wurde kraftvoll von Jesus berührt. And then I said, und dann sagte ich, Ma'am, junge Frau, I wonder if you could help me out here. Können Sie mir helfen? Matthäus' ticket is to Goiânia. Matthäus muss nach Goiânia. But he lives in Brasilia. Aber er lebt in Brasilia. Can you give him a ticket to Brasilia instead of to Goiânia? Können Sie ihm ein Ticket nach Brasilia ausstellen anstatt nach Goiânia? She said, of course. Und sie sagte, natürlich. She gave him a ticket to Brasilia. He didn't have to take the bus home. Und sie gab ihm ein Ticket direkt nach Brasilia und er musste nicht mit dem Bus nach Hause fahren. She gave us a voucher to eat dinner. Sie gab uns einen Gutschein für Abendessen. And we went to the VIP room. Und wir gingen in die VIP Lounge. We were sitting there playing on a computer talking. Wir saßen dort, spielten an unserem Computer und unterhielten uns. And our planes left within 5 minutes, Matthäus to Brasilia. Und unsere Flugzeuge sollten in 5 Minuten losfliegen. Matthäus nach Brasilia und ich nach Goiânia. 5 minutes difference between her. Too much. Also 5 Minuten Zeitunterschied. Suddenly I realized we're late. Plötzlich merkte ich, oh, wir sind zu spät. I said, son, we have to go to catch a plane. Ich sagte, Sohn, wir müssen los, das Flugzeug erwischen. So we try to hurry out. Also versuchten wir schnell hinzulaufen. As I walk by the table, there's a man who's got his hand in a brace. Als ich an einem Tisch vorbeiging, saß dort ein Mann, dessen Hand in einem Verband war, in einer Schiene. So I grabbed Matthäus. Ich packte Matthäus. I said, hang on, we need to heal this guy. Und sagte, halt, wir müssen diesen Mann schnell heilen. So we walked up to this guy. Da gingen wir zu diesem Mann. Excuse me, I know you don't know me and I don't know you. Ich sagte, ich weiß, Sie kennen mich nicht und ich kenne Sie nicht. I don't know if you know God or not. Ich weiß nicht, ob Sie Gott kennen oder nicht. I don't care. Es ist mir egal. But he wants to heal you right now. Aber er will Sie jetzt heilen. Can I pray? Darf ich beten? Yeah. Er sagte ja. We prayed for him. Wir beteten für ihn. Took his wristband off. Und er nahm seine Bandage ab. He pushed on his thing. He was instantly healed. Und er drückte seine Hand, er stützte sich ab und war sofort geheilt. We hugged him and we said, Jesus loves you. We have to run to catch our plane. Wir umarmten ihn und sagten, Jesus liebt sie. Wir müssen laufen, unser Flugzeug erwischen. Everything works together for good. Alles wirkt zusammen zu unserem Besten. What would have happened if I would have tried to use prayer by intensity and whatever else to convince God to fix my problem and get me home early and differently? Was wäre wohl passiert, wenn ich Gebet benutzt hätte, um Gott durch Intensität und was weiß ich noch alles zu überzeugen, zu versuchen, dass er mein Problem löst? You see? Seht ihr? Live by faith. Lebe im Glauben. Most of our prayers have nothing to do with faith. They are stress-filled, anxiety-filled. Religious garbage, sorry. Die meisten von unseren Gebeten haben nichts mit Glauben zu tun. Sie sind voller Stress, Angst und Sorgen. Es ist religiöser Dreck, sorry. What about half an hour? Wir haben noch etwa eine halbe Stunde. So, here is the context. Hier ist der Kontext vom Vater Unser. The disciples said Jesus teaches how to pray. Die Jünger sagten, Jesus lehre uns beten. The disciples didn't ask Jesus to give them a formula. Die Jünger baten Jesus nicht, ihnen eine Formel zu geben. No. Hat er nicht. It says clearly they ask him to teach them how to pray. Es heißt ganz eindeutig, sie baten Jesus, ihnen beizubringen, wie man betet. Remember, if you read the whole chapter of Matthew 6. Erinnert euch, wenn ihr das ganze Kapitel von Matthäus 6 lest. Jesus made it super clear. Jesus macht es ganz klar. Prayer is not a formula. Gebet ist keine Formel. It's not a ritual. Es ist kein Ritual. It's not a repetitive thing. Es ist keine Wiederholung. Keep saying the same thing over and over. Bei der du immer wieder dasselbe sagst. It is not going to be answered because of intensity. Es wird nicht beantwortet werden aufgrund von Intensität. It's not something where you use many words. Und es ist nicht so, wofür du viele Worte verwendest. Read chapter 6. Jesus makes it clear. Lest Kapitel 6. Jesus macht es ganz deutlich. Then he says, in this manner you should pray. Und dann sagt er, auf diese Weise sollt ihr beten. Remember. Erinnert euch. He told them that prayer is not a formula. Er hatte ihnen gesagt, dass Gebet keine Formel ist. But then he told them how to pray. Und dann sagt er ihnen, wie sie beten sollen. It's not a formula. Es ist keine Formel. It's a key that we have to understand and find. Es ist ein Schlüssel, den wir verstehen und finden müssen. So here's what Jesus told them. Jesus sagte ihnen also. He said, you should first of all start like this, your Father in heaven. Zuerst sollt ihr so beginnen, unser Vater im Himmel. Listen to this. Hör genau zu. What Jesus said right here was blasphemy. Was Jesus hier sagte, war Blasphemie. It was blasphemy. To say to a Jew that God is your father. Es war Blasphemie, einem Juden zu sagen, dass Gott sein Vater ist. They wanted to stone Jesus. Sie wollten Jesus steinigen. Because he blasphemed and said that God is his father. Weil er Gott lästerte, indem er sagte, Gott sei sein Vater. Because in the Jewish mindset, God was so holy and so distant, you could not approach him. Denn im jüdischen Denken war Gott so heilig und so weit weg, dass man ihn nicht, sich ihm nicht nähern konnte. So the first thing that Jesus does with this prayer is he breaks religious mindset. Das erste, was Jesus also tat mit diesem Gebet, war das religiöse Denkmuster zu brechen. He says you cannot come to God to pray, you have to come to your father. Er sagt, ihr könnt nicht zu Gott kommen, um zu beten, ihr müsst zu eurem Vater kommen, wenn ihr betet. So this is the first key. Also das ist der erste Schlüssel. If you don't understand who God really is. Prayer is always going to be complicated for you. Wenn du nicht verstehst, wer Gott ist, dann wird Gebet immer kompliziert sein für dich. Prayer is relationship that is intimate with your Father, who is the most amazing Father ever. Gebet ist eine intime Beziehung mit deinem Vater, der großartigste, beste Vater überhaupt ist. So that's the first key. Das ist der erste Schlüssel. You have to ask to approach God as a Father. Ihr müsst zu Gott als Vater kommen. But look what he says. Aber schau, was er sagt. Our Father who is in heaven. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Hallowed be your name. Geheiligt werde dein Name. What does it mean, hallowed be your name? Was heißt das, geheiligt werde dein Name? The word hallowed means to give his name a very special place. Das Wort geheiligt bedeutet, seinem Namen einen ganz besonderen Platz zu geben. To means to set this name apart. Es bedeutet, diesen Namen von allen anderen abzusondern. So here is what I want you to understand. Ich möchte, dass ihr Folgendes versteht. Jesus was a Jew. Jesus war Jude. He was speaking to a Jewish community. Er sprach zu einer jüdischen Gesellschaft. He was not speaking English, neither was he speaking German, nor was he speaking Portuguese. Er sprach nicht Englisch oder Deutsch und er sprach auch nicht Portugiesisch. So what is the Hebrew word, because the Hebrew is the language of the Jews? Was ist also das hebräische Wort, denn Hebräisch ist die Sprache der Juden? What is the Hebrew word for prayer? Was ist das hebräische Wort für Gebet? The Hebrew word for prayer is a word that has two root words. It's a compound word. Das hebräische Wort für Gebet ist ein Wort, das zwei Wurzeln hat. Es ist ein zusammengesetztes Wort. It is the word, the Hebrew word, it's not going to help you, but I'm going to tell you. It's the word tefillah. Es ist das hebräische Wort tefillah. Yeah, and this word is actually made up from two different words. It's compound. Und dieses Wort besteht aus zwei verschiedenen Wortstämmen, die zusammengesetzt wurden. So the word is made up of one word that means to judge. Das eine Wort bedeutet zu urteilen. And the second word means to reconcile. Und das zweite Wort bedeutet zu versöhnen. These are two verbs. Das sind zwei Verben. The first verb, and these are the roots from which we get the Hebrew word prayer. Und das sind die Wurzeln für das hebräische Wort für Gebet. So the first word is Palel, P-A-L-L-E-L. Das erste Wort ist Palel, P-A-L-L-E-L. And the second word is Tofel. Und das zweite Wort ist Tofel. T-O-F-E-L. T-O-F-E-L. So this is what you have to catch if you want to understand the Lord's Prayer. Das müsst ihr begreifen, wenn ihr das Vaterunser verstehen wollt. First of all, remember. Zuerst denkt daran. Everything is understood through the new covenant, the finished work of the cross. Dass alles durch den neuen Bund und das vollbrachte Werk am Kreuz verstanden werden muss. This is important. Das ist wichtig. So Jesus is saying. Und Jesus sagt also. He's breaking every religious paradigm. Er zerbricht damit jedes religiöse Paradigma. He says he's your father. He's not your God. He's your father. Er ist euer Vater. Er ist nicht euer Gott. Er ist euer Vater. Then he's talking about his name. Und dann spricht er über seinen Namen. Sanctified be his name. Geheiligt werde dein Name. The Hebrews understood the power of names. Die Hebräer verstanden die Macht von Namen. Brazilians don't. Brasilianer verstehen das nicht. They don't. Sie verstehen es nicht. They have the weirdest names. Sie haben die merkwürdigsten Namen. If you study the Bible, wenn ihr die Bibel studiert, I mean not read, study. Ich meine nicht lesen, sondern studieren. And if you study the Hebrew culture, und wenn ihr die hebräische Kultur studiert, you will understand something, find something very interesting. Werdet ihr etwas Interessantes entdecken. Names were always given with purpose and power. Namen wurden immer mit einer Bestimmung und mit Vollmacht gegeben. Several times in the Bible, God changed the names of people. Mehrere Male veränderte Gott die Namen von Menschen in der Bibel. Changed Abraham's name. Er veränderte Abrahams Namen. God changed Simon's name. Er änderte Simons Namen. He changed Sarah's name. Er änderte Sarahs Namen. He changed Jacob's name. Er änderte Jakobs Namen. So several times we see that there have been name changes. Also wir sehen, es gibt mehrere Male Namensänderungen. You always see that people have given name with a purpose attached to the person. Und immer, dass die Leute mit einem Namen mit einer Bestimmung bekamen, die mit der Person verbunden war. The name always showed the character of the person. Der Name zeigte immer den Charakter der Person. So here's what Jesus. Und Jesus sagte also, have to take the name, ihr müsst den Namen nehmen, the holy name of God, den heiligen Namen Gottes, and you have to do two things with it. Und damit müsst ihr zwei Dinge machen. Prayer, Gebet, means to judge, heißt zu richten, and to reconcile, und zu versöhnen. So here is what you do. Du machst also Folgendes. First thing you do is you understand he's your father who loves you, cares about. Das erste ist, du verstehst, dass er dein Vater ist und dich liebt und versorgt. The second thing is you do is you take the names of God. Das zweite ist, du nimmst die Namen Gottes. And you make it judgment and you reconcile. Du fällst ein Urteil und versöhnst. What do you mean judging? Was meinst du mit Urteilen? I will explain to you. Ich erkläre es euch. There is a bad judging and a good judging. Es gibt ein schlechtes Urteilen und ein gutes Urteilen. See, if I come to your house and you drink a beer and I say, What a Christian are you? That's a very bad judgment. Wenn ich in dein Haus komme und du ein Bier trinkst und ich sage, was für ein Christ bist du nur, dann ist das ein schlechtes Urteil. Because if you want to drink beer, that's your choice, not mine. Denn wenn du Bier trinken möchtest, ist das deine Entscheidung, nicht meine. Okay, so that's a bad judgment. Das ist also ein schlechtes Urteil. But what's a good judgment? Was ist ein gutes Urteil? I drive my car. Wenn ich Auto fahre. And a car in front of me suddenly hits the brake. Und das Auto vor mir plötzlich bremst. I need to make a judgment when I hit my brake. Muss ich urteilen, wann ich auf die Bremse trete. If I make the wrong judgment, I have an accident. Wenn ich das falsche Urteil fälle, habe ich einen Unfall. So there is a judgment that is very important. Es gibt also ein Urteil, das sehr wichtig ist. So you take the name of God. Ihr nehmt also den Namen Gottes. You make a judgment and you reconcile. Fällt ein Urteil und ihr versöhnt. So let's go. What are the names of God? Was sind also die Namen Gottes? Look at this. Schaut euch das an. Exodus chapter 17 verse 15. 2. Mose 17 Vers 15. By the way, the name of God is Jehovah. Übrigens, der Name Gottes ist Jehovah. If you want to get hung up about it, Yahweh. Oder bevor jemand eine Diskussion anfängt, Yahweh. Whatever, you feel free, I'm not arguing it. Fühlt euch frei, ich werde darüber nicht diskutieren. The names of God, I found over 70 names of God in the Bible. Ich habe über 70 Namen für Gott in der Bibel gefunden. More than 70 names. Mehr als 70 Namen. Listen. Hört zu. Name defines character in the Hebrew culture. Ein Name definiert den Charakter in der hebräischen Kultur. Remember that. Erinnert euch. God can not act against his name. Gott kann nicht entgegen seines Namens handeln. He cannot. Das kann er nicht. Because his name defines his character. Denn sein Name definiert seinen Charakter. So, That's how I pray. Und so bete ich. First of all, I already told you my personal prayer time. Zuerst habe ich euch von meinem persönlichen Gebet erzählt. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Danke, danke, danke, danke, danke. Praise him, praise him. Ich preise ihn, ich lobe ihn. It's good to give thanks to the Lord. Es ist gut, dem Herrn zu danken. Praise, praise, thank you. Lob, Lob und Dank. Meditate and personalize. Ich meditiere und mache es persönlich. Personalize. Persönlich. I'm blessed with every spiritual blessing. Ich bin gesegnet mit allen geistlichen Segnungen. That's why today the blessings will manifest. It's going to be an amazing day. Yep. Deshalb werden sich die Segnungen heute manifestieren. Das wird ein wunderbarer Tag. I take by faith what already happened, which I call the God. Ich ergreife im Glauben, was bereits passiert ist. Das nenne ich einen Gottfakt. But I also use the Lord's Prayer. Aber ich verwende auch das Vaterunser. Exodus 17, verse 15. 2. Mose 17, Vers 15. And Moses built an altar and called its name, "The Lord is my banner." Mose errichtete einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Banner. Jehovah Nissi. Jehovah Nissi. So if you look in the original Hebrew, it says, "And Moses built an altar and called it Jehovah Nissi." Wenn ihr den hebräischen Urtext anschaut, dann steht dort, und Mose baute einen Altar und nannte ihn Jehovah Nissi. The Jehovah Nissi means my banner of victory. Jehovah Nissi bedeutet mein Siegesbanner. So the name of God is victory. Der Name Gottes ist also, der Herr ist Sieg. God cannot act against his name. He cannot. Gott kann nicht entgegen seines Namens handeln. Das kann er nicht. Because God's name equals God's character and God can't act against his character. Denn Gottes Name entspricht seinem Charakter und Gott kann nicht entgegen seines Charakters handeln. So how do you apply the Lord's Prayer? Wie verwendest du das also auf Gebet an? First of all, quiet yourself. Zuerst komm zur Ruhe. In quietness and confidence shall be your strength. Im Stillsein und in Zuversicht liegt eure Stärke. Be still and know that I'm God. Sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Just calm yourself. Komm einfach zur Ruhe. Thank you, thank you, thank you, thank you. Meditate on his goodness. Und dann danke, danke, danke. And then you come to him as your amazing father. Und dann kommst du zu ihm als deinem fantastischen Vater. And then you look at your name. Und dann achtest du auf seinen Namen. Reinhard, what are his 70 names? Reinhard, was sind seine 70 Namen? Study. Studiere es. I have to study too. Ich muss es auch studieren. I have spent endless hours to prepare what I've been teaching you. Ich habe unzählige Stunden damit verbracht, das vorzubereiten, was ich euch lehre. Ask Daniel. Frag Daniel. I've left 2 weeks of work that are so important behind to study what I'm teaching you. Ich habe 2 Wochen Arbeit, hard work, die so wichtig ist, liegen lassen, um zu studieren, was ich euch jetzt lehre. So study. Studiert es. I don't have the time. Ich habe aber keine Zeit. Why you have the time to spend 3 hours in social media? Take 3 hours to study. Tja, du hast 3 Stunden Zeit in den sozialen Medien zu verbringen. Nimm sie einfach zum Studieren. Google the names of God. You will find them in Google. Google die Namen Gottes. Du wirst sie in Google finden. It's not that hard. Es ist nicht so schwer. I'm going to give you a few. Ich nenne euch ein paar. Like I'm going to give you a few God facts. So wie ich euch ein paar Gottfakten genannt habe. If God is my victory. Wenn Gott mein Sieg ist. Remember, Jehovah Nissi, it's the name of God. Erinnert euch, Jehovah Nissi ist der Name Gottes. So you sanctify the name. Hallowed, hallowed be your name. Dann heiligst du also diesen Namen. Heilig, geheiligt sei dein Name. So you come to prayer. Du kommst ins Gebet. You don't ask God to give you the victory. Du bittest Gott nicht darum um Sieg. You make a judgment. Sondern fällst ein Urteil. What judgment? Was für ein Urteil? You look at your life. Du schaust dein Leben an. And you make a judgment. Und fällst ein Urteil. Maybe you will say. Vielleicht sagst du. Nossa Senhora. Unsere liebe Mutter im Himmel. My Duceo. I don't say that, but it was funny because somebody said in the church where I prophesied. Unsere liebe Mutter im Himmel, dieser Mann ist ein Prophet. Das habe ich nicht gesagt. Also sie haben das in der Gemeinde gesagt, in der ich prophezeite. I prophesied such a powerful prophecy that the Catholic guy was so shocked. He said, Nossa Senhora, my Duceo. Ich glaube, ich denke, ich bin ein Prophet. Ich habe eine so kraftvolle Prophetie weitergegeben, dass der Katholik dem die Prophetie galt, so schockiert war, dass er sage, unsere liebe Mutter des Himmels, der Mann ist ein Prophet. Because the church was shocked and I thought it was funny. Die Kirchengemeinde war sehr schockiert, aber ich fand es sehr lustig. So here's what you judge. Yuki. Du beurteilst und sagst, hang on. Pass auf. There is defeat in my life. Da gibt es Niederlage in meinem Leben. If there is defeat in my life, wenn es Niederlage in meinem Leben gibt, that means the name of the Lord, Jehovah Nissi, is not sanctified. Dann ist der Name des Herrn Jahweh Nissi in meinem Leben nicht geheiligt. You see, we think, oh, sanctify your name, it's a religious floskel. Wir sagen geheiligt, oh geheiligt sei der Name, und dann ist es eine religiöse Floskel. To pray means to judge and to reconcile. Zu beten bedeutet zu urteilen und zu versöhnen. So you judge your life. Also beurteilst du dein eigenes Leben. Wow, there is defeat. Und sagst, wow, da ist Niederlage. Hang on a minute. Oh, warte mal. If there is defeat, wenn es Niederlage gibt, but my father, aber mein Vater is the God of victory, ist der Gott des Sieges, then something is wrong. Dann stimmt etwas nicht. Not with my father, nicht mit meinem Vater, but with my life, sondern in meinem Leben. And then you reconcile. Und dann versöhnst du. How do you reconcile? Wie versöhnst du es? Stop asking. Hör auf zu bitten. Remember. Denk daran. Stop asking. Hör auf zu bitten. Say thank you. Sage danke. Believe. Glaube. Convince your heart. Überzeuge dein Herz. And act. Und handle. So here's what I do. Ich mach das so. Wow. Wow. There's a defeat. Hier gibt es Niederlage. That doesn't match the name of God. Das stimmt nicht mit dem Namen Gottes überein. If my father is the God of victory, wenn mein Vater der Gott des Sieges ist, but I experience defeat, und ich Niederlage erlebe, that means in my own life the name of my father, my God, is not sanctified. It doesn't have a special place. Das bedeutet, dass der Name meines Vaters, meines Gottes in meinem eigenen Leben nicht geheiligt ist. Er hat keinen besonderen Platz. Also gebe ich ihm den. I said, Father, I thank. Ich sage, danke, Vater. My Father in heaven. Mein Vater im Himmel. Oh, your name is my God of victory. Dein Name ist mein Gott des Sieges. You are my victory. Du bist mein Sieg. And I declare that he is my victory. Und ich proklamiere, dass er mein Sieg ist. And I appropriate by faith the name of God in this situation. Und ich wende durch Glauben den Namen Gottes in dieser Situation an. And I keep declaring that he cannot act against his own name. So this victory has not, this defeat has no place in my life. Und ich proklamiere immer wieder, dass er nicht gegen seinen eigenen Namen handeln kann. Deshalb hat diese Niederlage keinen Platz in meinem Leben. Look at Psalms chapter 23, verse 1. Schaut euch Psalm 23, Vers 1 an. The Lord is my shepherd. Der Herr ist mein Hirte. I shall not want. Mir wird nichts mangeln. Here is the original Hebrew name Jehovah Ra. Hier steht im hebräischen Urtext Jehovah Ra. So here's what it says. Also es heißt, the Lord is my Jehovah Ra, which means I shall not lack. Der Herr ist mein Jehovah Ra. Mir wird nichts mangeln. So you make a pause. Da hältst du an. You make a judgment. Und fällst ein Urteil. Hang on a minute. Warte mal. My life is full of lack. In meinem Leben gibt es jede Menge Mangel. You make this judgment. Du fällst das Urteil. If there is no lack in your life, wenn es keinen Mangel in deinem Leben gibt, simply say, sagst du einfach, oh my Jehovah Ra, the Lord my shepherd, my life is so beautiful. Oh, meu Jehovah Ra. Oh mein Jehovah Ra, der Herr ist mein Hirte, mein Leben ist so herrlich. Danke, danke. But if you realize, aber wenn du feststellst, that the name of the Lord is not sanctified in your life, dass der Name des Herrn nicht geheiligt ist in deinem Leben, then you make this judgment and you reconcile. Dann fällst du das Urteil und versöhnst dich. Look at this one. Schaut euch Folgendes an. Exodus 15, 26. 2. Mose 15, Vers 26. Here is what God said. Da sagt Gott, ja, Exodus 15, 26. I am the Lord that heals you. Ich bin der Herr, der dich heilt. In the original Hebrew, I am Jehovah Rapha. Im hebräischen Urtext steht, ich bin Jehovah Rapha. Please, people. Bitte, Leute. Stop asking God to heal you. Hört auf, Gott darum zu bitten, euch zu heilen. Stop. Hört auf. He is your father. Er ist euer Vater. He has name. Er hat Namen. His names define his character. Seine Namen definieren seinen Charakter. Acts against his character, he's a liar. Und wenn er entgegen seines Charakters handeln würde, wäre er ein Lügner. Let me say this again. Lasst es mich euch erklären. In the Hebrew culture, it's clear. Name always defines character. In der hebräischen Kultur ist das klar. Der Name definiert den Charakter. Here's what many Christians believe. Doch viele Christen glauben, God says, der Herr sagt, my name is the Lord who heals. Mein Name ist der Gott, der heilt. Religion says, Religion sagt, that his name is the God who makes sick. Dass sein Name lautet, der Gott, der krank macht. You know what religion does? Wisst ihr, was Religion macht? Takes the word of God, sie nimmt das Wort Gottes, a glass of water, ein Glas Wasser, puts in a drop, und gibt einen Tropfen hinein. What about Paul's thorn in the flesh? Und was ist mit Paulus' Stachel im Fleisch? Ja? Here, drink this water. Hier, trink dieses Wasser. Drink this water. Trink es. It's pure water. Es ist pures Wasser. No, there's a drop of poison in it. Nein, da ist ein Tropfen Gift drin. I don't care what you think about 2 Corinthians 12, I really don't care. Es ist mir egal, was du über 2. Korinther 12 denkst. Es ist mir wirklich egal. I've heard the craziest explanation what Paul's thorn in the flesh is. Ich habe die verrücktesten Erklärungen darüber gehört, was Paulus Stachel im Fleisch sein soll. I don't care. Es ist mir egal. You can believe whatever you want. Du kannst glauben, was du willst. I give you the freedom. Ich gebe dir die Freiheit. I will not argue with you. Ich werde mit dir nicht diskutieren. Enter into theological discussion. Und auch keine theologische Debatte beginnen. Believe what you want to believe. Glaub, was du glauben möchtest. But let me tell you something today. Aber lass mich dir sagen, if you choose to believe in your heart, wenn du entscheidest, in deinem Herzen zu glauben, God, dass Gott, that God can act against his own name. You are making him an evil God. Dass Gott entgegen seinem eigenen Namen handeln kann, dann machst du ihn zu einem bösen Gott. Stop making God such a wicked God. Hör auf, Gott zu so einem bösartigen Gott zu machen. That's religion. Das ist Religion. He's a good God. Er ist ein guter Gott. His name is Jehovah Rapha, the God who heals. His name is not Jehovah who makes sick. Sein Name ist Jehovah Rapha, der Gott, der heilt. Sein Name ist nicht Jehovah, der krank macht. But Reinhard, why did this person die? Why? Aber Reinhard, warum stirbt diese Person dann? Warum? Listen. Hör zu. 7 years my son suffered and the doctor said there is no healing and there is no hope. 7 Jahre lang litt mein Sohn und die Ärzte sagten, es gibt keine Heilung und keine Hoffnung. 7 years. 7 Jahre lang. He was 6 months old. Er war 6 Monate alt. Today he's 30. Heute ist er 30. I remember when people from my own church said to me. Ich erinnere mich, wie Leute von meiner eigenen Gemeinde sagten. 30 years ago. Das war vor 30 Jahren. 6 years ago. Vielleicht auch vor 26 Jahren. You're a hypocrite. Leute haben mich seit Jahrzehnten kritisiert. People have criticized me for decades. As pessoas têm me criticado por décadas. Do you really think I still care? Denkt ihr wirklich, das macht mir noch was aus? No. Nein. People said. Die Leute sagten, you're a hypocrite. Du bist ein Heuchler. I said, why? Ich sagte, warum? Because you preach, it is always God's will to heal, but your son is sick. Weil du predigst, dass Gott immer will, dass das geheilt wird, aber dein Sohn ist krank. 7 years. 7 Jahre lang gab es keine Veränderung. Let me tell you something. Ich sage euch etwas. 7 years, I said. 7 Jahre lang sagte ich, I don't really care. Es ist mir wirklich egal. I care about my son. Mein Sohn ist mir wichtig. But I will never, never negotiate the finished work. Aber ich werde niemals, niemals über das vollbrachte Werk am Kreuz verhandeln. Niemals, niemals. I'd rather finish my life on earth now and go to heaven than deny the finished work of the cross. Ich beende mein Leben lieber hier und jetzt selbst und gehe in den Himmel, als das vollbrachte Werk des Kreuzes zu verleugnen. People from my church, the word of God stands. That's it. Ich sagte den Leuten in meiner Gemeinde, das Wort Gottes steht fest. Das ist so. Fertig aus. 7 years of pain and suffering. Instantly, one night in the middle of the night, my son was healed and he's perfect ever since. Nach 7 Jahren Schmerzen und Leid wurde mein Sohn in einer Nacht in einem Moment vollkommen geheilt und es geht ihm seitdem wunderbar. The first question that everybody had to me. Die erste Frage, die mir jeder stellte, war: Reinhard, why did he suffer for 7 years? Reinhard, warum musste er 7 Jahre lang leiden? I don't ask the why question. Ich stelle die Warum-Frage nicht. I never ask it and I don't care. Ich stelle sie nie und es ist mir egal. One thing I know. Eine Sache weiß ich. He is Jehovah Rapha, the Lord of Healing. He's not the Jehovah who makes sick. Er ist Jehovah Rapha, der Gott, der heilt. Er ist nicht der Herr, der krank macht. Those people who have a theology of sickness. Die Menschen, die eine Theologie der Krankheit haben. Those people who have criticized me for my radical and violent faith. Die Leute, die mich für meinen radikalen und gewalttätigen Glauben kritisiert haben. They can criticize me. Die können mich kritisieren. Let me tell you something. Lasst mich euch sagen. Usually people who criticize me are the ones who've never seen a miracle under their own head. Normalerweise haben die Leute, die mich kritisieren, noch nie ein Wunder mit ihren eigenen Augen erlebt. This young man, dieser Mann, 24, years old, 24 Jahre alt, traveled all over this nation with me. Ist mit mir durch das ganze Land gereist. I bet he has seen more than 1000 miracles, for sure. Ich wette, dass er mehr als 1000 Wunder erlebt hat, mit Sicherheit. For sure, huh? Ja. Viel mehr, denke ich. I've seen tumor disappear. Ich habe erlebt, wie Tumore verschwunden sind. Verschwunden. Body parts that didn't exist appear. Körperteile, die nicht existierten, tauchten auf. Bones put together instantly. The doctors didn't even find the place where it was broken. Gebrochene Knochen wurden in einem Moment zusammengefügt und die Ärzte sagten, sie konnten nicht einmal die Bruchstelle erkennen. Reinhard, I want to have the gift of healing that you work. Reinhard, ich möchte die Gabe der Heilung haben, mit der du wirkst. I don't work through the gift of healing. Ich wirke nicht durch die Gabe der Heilung. I work by faith in the character of my God, Jehovah Rapha, the Lord who heals. Ich wirke durch den Glauben an den Charakter meines Gottes, Jehovah Rapha, der Herr, der heilt. Prayer means to judge and to reconcile in your own heart. Gebet bedeutet zu urteilen und zu versöhnen, und zwar in deinem eigenen Herzen. Listen. Hör zu. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. Genesis 22:14. 1. Mose 22:14. The Lord will provide. Der Herr wird sorgen. Listen. Hör zu. So many Christians have a theology the Lord takes away. So viele Christen haben die Theologie, dass der Herr wegnimmt. The Lord who makes poor. Der Herr, der arm macht. The Lord that doesn't want you to prosper. Der Herr, der nicht will, dass du Wohlstand hast. If God makes you poor, God is a liar and I will never serve you. Wenn Gott dich arm macht, ist er ein Lügner und ich werde ihm niemals dienen. If God makes you sick, he's a liar. Wenn Gott dich krank macht, ist er ein Lügner. You know why he's a liar? Weißt du warum? Because if he says, denn wenn er sagt, God himself said, wenn Gott selbst sagt, my name, mein Name, which means my character, das heißt mein Charakter, is the God who heals, ist der Gott, der heilt, that's the character, das ist sein Charakter. Moment he acts against his own character, he is a liar. In dem Moment, in dem er entgegen seines eigenen Charakters handelt, ist er ein Lügner. So here is a couple of problems. Und dadurch entstehen gleich mehrere Probleme. You're trying to convince God to do something that he already did. That's the first problem. Wir versuchen Gott davon zu überzeugen, etwas zu tun, was er bereits getan hat. Das ist das erste Problem. The work of the cross is finished. Das Werk am Kreuz ist vollbracht. I've never in my life asked God to heal anybody. Ich habe Gott noch nie in meinem ganzen Leben darum gebeten, irgendjemanden zu heilen. I command the sickness to go. Ich befehle der Krankheit zu gehen. And in my own life I just judge if the name of God and my life matches, and if they don't, I reconcile it in my own heart by meditation, saying thank you and appropriating faith. Und in meinem eigenen Leben urteile ich einfach im Namen Gottes, ob mein Leben übereinstimmt. Und wenn das nicht so ist, dann versöhne ich mein eigenes Herz durch Meditation, Danksagung und nehmenden Glauben. Look at this. Schaut euch das an. I love this one. Ich liebe das. Judges 6:24. Richter 6, Vers 24. So Gideon built an altar there to the Lord and he called it The Lord is my peace, Jehovah Shalom. Da baute Gideon dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn Der Herr ist Friede, Yahweh Shalom. People, the new covenant is so beautiful. Leute, der neue Bund ist so herrlich. So beautiful. So wunderschön. My Jesus paid such a high price for you to live such an amazing life. Don't let religion steal it from you, please. Mein Jesus hat so einen hohen Preis bezahlt, dass ihr dieses fantastische Leben leben könnt. Lasst es euch nicht von Religion wegnehmen, bitte. Please. Bitte. Hate religion, please. Ich hasse Religion, bitte. If you do it for one reason only, and that is for love of your Jesus. Wenn ihr es nur aus einem einzigen Grund tut, und zwar, weil ihr euren Jesus liebt, bitte hasst Religion. Because Jesus hates you. Denn Jesus hasst sie auch. I've seen his eyes. He hates religion. Ich habe seine Augen gesehen, er hasst Religion. So look, Jehovah Shalom. Also schaut, Jehovah Shalom. Jehovah, the one true God. Jehovah, der wahre Gott. Shalom, the name. Shalom, der Name. So the name of your Father in heaven is Jehovah Shalom. Der Name deines Vaters im Himmel ist also Jehovah Shalom. The Lord is your peace. O Senhor, é tua paz. The word Shalom in the original Hebrew. Der Herr ist euer Friede, und das Wort Shalom im Hebräischen, it includes prosperity. Beinhaltet Wohlstand. It includes health. Gesundheit. It includes protection. Und es beinhaltet Schutz. Look at your life. Und schaut euer Leben an. How do you pray the Lord? Wie betet ihr das Vaterunser? Oh Father. Oh Vater. Father, oh Vater, I'm gonna look at my own life. Ich schaue mein eigenes Leben an. Take the names. Und ich nehme deinen Namen. I'm gonna make a judgment. Und fälle ein Urteil. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh. The Lord my provider. Der Herr mein Versorger. Plenty of provision. Jede Menge Versorgung. Thank you. Danke, danke, danke. Danke. Take the next names. Nehm das nächste. Jehovah Rapha. Jehovah Rapha. The Lord who heals. Der Herr, der heilt. Oops. Oops. That doesn't match. Das stimmt nicht überein. My life and the name of my father don't match. Mein Leben und der Name meines Vaters stimmen nicht überein. He's my father. Er ist mein Vater. I got my family name from my dad. Ich habe meinen Nachnamen von meinem Papa bekommen. So my father's name is Jehovah that heals. Der Name meines Vaters ist Jehovah, der heilt. But my body is sick. Aber mein Körper ist krank. Something is wrong. Etwas stimmt nicht. And you reconcile it. Und dann versöhnt ihr. How? Wie? Thank you. Danke. Father, thank you. Vater, danke. You are the Lord that healed. Du bist der Herr, der heilt. Thank you. Danke. Then you meditate. Und dann fangt ihr an zu meditieren. You begin to thank. Você começa a agradecer. You look at the cross. Und dankt und schaut das Kreuz an. You say, oh, thank you. Und sagt danke. And then you do this until in your life and in your heart. Und das machst du, bis dein Name in deinem Leben und in deinem Herzen. His name is sanctified. Bis es geheiligt ist. You judged it and you reconciled. Du hast es beurteilt und versöhnt. And you keep going through name and name and name of God. Und dann machst du weiter mit den Namen Gottes, einem nach den anderen. And as you learn to do this, und wenn du lernst, das zu tun, as you learn to sanctify, wenn du lernst, ihn zu heiligen, look what Peter says. Schau, was Petrus sagt. He says, sanctify the Lord God in your heart. Er sagt, heiligt Gott den Herrn in eurem Herzen. In your heart. In deinem Herzen. So what do you do? Was machst du? If you don't believe in your heart that he's Jehovah Rapha, the Lord who heals, wenn du in deinem Herzen nicht glaubst, dass er Jehovah Rapha ist, der Herr, der heilt, you can pray until you're blue in the face for healing. You're not going to be healed. Dann kannst du für Heilung beten, bis du schwarz wirst. Du wirst nicht geheilt werden. If you believe he's the Lord who makes sick, well, live with your sickness. What can I do? Wenn du glaubst, dass er der Herr ist, der krank macht, ja, dann lebe mit deiner Krankheit. If you believe that he wants you to be poor to teach you something, wenn du glaubst, dass er will, dass du arm bist, damit er dir etwas beibringen kann, you're making him a liar because his name is Jehovah Jireh, the Lord who provides. Dann machst du ihn zu einem Lügner, denn sein Name ist Jehovah Jireh, der Herr, der versorgt. He can and will not act against his name. Er kann und wird nicht entgegen seines Namens handeln. Reinhard, why am I poor? Aber Reinhard, warum bin ich dann arm? Stop blaming God. Hör auf, Gott zu beschuldigen. Stop blaming the devil. Hör auf, den Teufel zu beschuldigen. Look into your own heart. Schau dein eigenes Herz an. Is he sanctified? Ist er dort geheiligt? Does your heart believe that he is your provider? Glaubt dein Herz, dass er dein Versorger ist? When the heart believes it, wenn dein Herz es glaubt, money will be in the bank. Wird das Geld auf deinem Bankkonto sein. Ciao. 8 o'clock tomorrow. Bis morgen, 8 Uhr. Love you guys. Ich liebe euch, Leute.